بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن نام الله des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen weiter, liebe Geschwister, mit dem vierten Unterricht über As-Siyam und wir sind auf der Seite 42, Kapitel 3.4 angekommen. Diese Überschrift lautet: Aufgrund hohen Alters oder unheilbarer Krankheit nicht fasten können. Sollte man aufgrund hohen Alters nicht fasten können oder eine Krankheit haben, die sowohl das Fasten erheblich erschwert als auch nicht heilbar ist, muss man als Ersatz für jeden nicht gefasteten Tag einen Bedürftigen speisen. Also wir haben jetzt in diesem Fall den Fall, dass eine Person nicht fasten kann und gemeint ist, dass sie dauerhaft nicht fasten kann. Nicht also wie eine kranke Person, die eine Krankheit hat, die wieder geheilt wird, sondern es geht um eine kranke Person, die nicht fasten kann, auch nicht nach Ramadan. Es gibt keinen Zeitpunkt im Jahr, wo sie dieses Fasten nachholen könnte. Und das gleiche gilt für eine Person, die aufgrund hohen Alters nicht fasten kann. Und das passt in die Kategorie Krankheit, auch wenn die Person jetzt nicht krank ist, aber da sie nicht fasten kann, passt sie in die gleiche Kategorie. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Surat al-Baqarah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Und denjenigen, die es nur schwer zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Bedürftigen auferlegt. Noch einmal, denjenigen, die es nur schwer zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Bedürftigen auferlegt. Also geht es grundsätzlich darum, dass es einem nur schwer möglich ist, dass es einem schwer fällt. Und diese Sache hängt natürlich von Person zu Person ab. Und deswegen ist letztendlich die Person selbst, die entscheidet, wenn es für sie anstrengend ist zu fasten, als sie sagt, ich kann oder ich kann nicht fasten. Man gibt als Gelehrter gibt man die Regel vor, aber es kann sein, dass der eine diese Krankheit aushält, der andere diese Krankheit nicht aushält. Und das gehört natürlich, diese Ayah gehört zur Gewaltigkeit des Koran al-Karim, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat von denjenigen, die es nur schwer zu leisten vermögen. Und das bedeutet automatisch, dass diejenigen, die es gar nicht zu leisten vermögen, erst recht nicht fasten brauchen. Insofern, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur einen Fall erwähnt hat, hat er automatisch den anderen Fall mit abgedeckt. Hätte er subhanahu wa ta'ala gesagt, wer nicht fasten kann, braucht nicht fasten, dann hätten wir nur diesen einen Fall abgedeckt und man hätte sagen können, das wissen wir doch sowieso aus anderen Ayat, dass Allah Azza wa Jal einem nicht mehr auferlegt, als er zu leisten vermag. Die Durchführung dieser Ersatzleistung kann auf zwei Arten folgen. Also noch der Hinweis darauf, also es fällt darunter nicht die schwangere Frau, wie nach manchen Gelehrten. Also die schwangere Frau ist hiervon nicht betroffen. Warum? Weil die schwangere Frau, sie kann, nachdem sie ihr Kind zur Welt gebracht hat und das Wochenbett an Nifas vorbei ist, kann sie ihr Fasten nachholen. Die Durchführung dieser Ersatzleistung kann auf zwei Arten erfolgen. Entweder speist man jeden Tag einen Bedürftigen oder man versammelt am Ende des Monats so viele Bedürftige, wie viele Tage man nicht fasten konnte. In der Regel 29 oder 30 Tage und speist sie. Besser ist es allerdings, das Speisen nicht hinauszuschieben, da manche Gelehrte der Ansicht sind, dass dies eine Sünde sei. Also wen muss man speisen? Einen Bedürftigen, auf Arabisch Miskin. Und als wir über die Zakat gesprochen haben, haben wir den Bedürftigen den Miskin und die definiert und haben gesagt, dass der Miskin in einer besseren Lage ist als der Fakir, und das zeigt wieder auch ein zweites Wunder in dieser Aya, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier nicht vom Fakir gesprochen hat, sondern vom Miskin. Und dadurch ist auch wieder der Miskin und der Fakir abgedeckt und nicht nur der Miskin. Und man kann entweder nach jedem Tag einen Bedürftigen speisen, also zu essen geben, und man gibt dem Bedürftigen zu essen, wie wir sehen werden, und nicht nur Geld, man gibt ihm kein Geld, sondern man gibt ihm zu essen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran so gesagt hat, Ta'amu Miskin. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man das am Ende des Monats macht, indem man zum Beispiel 30 Leute oder 29, je nachdem, einlädt und ihnen allen zu essen gibt. Und dass man es nicht hinausschieben soll, ist nur, dass es, weil es manche Gelehrte es als Sünde betrachtet haben. Ist aber keine Pflicht. Warum? Weil auch wenn jemand nicht fasten kann aufgrund einer Krankheit, muss er nicht direkt nach Ramadan nachfasten. Und diese Person ersetzt ihr Fasten. Deswegen sagen offensichtlich manche Gelehrte, dass man es direkt danach machen soll, weil es ein Ersatz ist für das Fasten. Dieser Ersatz ist nach dem Fasten. Wenn der Ersatz nach dem Fasten ist, sollte es kein Problem sein, wenn man auch das hinausschiebt. Aber es ist immer am besten, wenn man Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg geht. Wenn man sieht, dass manche Gelehrte eine Sache erlaubt haben. Das heißt, die sagen, du musst es nicht machen, aber du darfst es machen. Und andere Gelehrte sagen, du darfst es nicht machen. Dann ist es immer sicherer, dass man natürlich indem man das Erlaubte unterlässt, damit man mit allen Ansichten der Gelehrten im Einklang ist. Es geht aber nicht, dass man vor den versäumten Tagen schon 30 Arme speist oder Bedürftige, da diese Pflicht einem erst nach dem Versäumen auferlegt ist. Dies wäre etwa so, als ob man sein Gebet vorzeitig verrichtete. Also, erst nachdem man diesen einen Tag nicht fasten konnte oder diese 30 Tage nicht fasten konnte, erst danach ist man verpflichtet zu speisen. Und danach darf man erst speisen, nicht vorher. Das war der erste Fall. Es geht hier um Krankheiten, die unheilbar sind. Gemeint ist mit unheilbar, natürlich Allah subhanahu wa ta'ala kann jede Krankheit heilen, aber gemeint ist mit unheilbaren Krankheiten, die in der Regel nicht geheilt werden, von denen der Arzt ausgeht, dass dieser Mensch Zeit seines Lebens mit dieser Krankheit behaftet bleibt. Im darauffolgenden Kapitel geht es nun um andere Gründe, aufgrund derer man nicht fastet. Dazu gehören Krankheiten und auch die Reise. Sollte jemand eine Krankheit haben, die in der Regel vorübergeht, muss er, sobald er kann, die versäumten Tage nachholen. Gemeint ist, sobald er kann, in der Periode, wo es ihm wieder gut geht, und nicht, dass er es sofort nachholen muss. Weil wir wissen, dass wenn man Tage vom Ramadan nachholt, dann hat man die Zeit, bis zum nächsten Ramadan diese Tage nachzuholen. Also, wenn jemand eine Krankheit hat, die heilbar ist, also das heißt, von der man ausgeht, dass sie nach einer bestimmten Zeit nicht mehr vorhanden sein wird, dann diese Person darf nicht ersatzweise speisen, sondern diese Person muss warten, bis sie gesund ist, und wenn sie gesund ist, dann muss sie diese versäumten Tage nachholen. Nicht zu fasten aufgrund von Krankheit, die das Fasten schwer erträglich macht, ist gemäß der Mehrheit der Gelehrten und richtigeren Ansicht Sunna. Warum? Und dazu gehören alle vier Imame. Warum? Weil man macht sich das Leben dadurch leichter und man nimmt eine Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, eine Erleichterung Allah subhanahu wa ta'ala, davon profitiert man. Und das heißt also, du dankst Allah dadurch, dass er dir eine Erlaubnis gegeben hat, eine Erleichterung gegeben hat, und du profitierst davon. Und das ist eine gute Angelegenheit. Das ist wie eine Spende von Allah subhanahu wa ta'ala, die wir unsererseits annehmen von ihm subhanahu wa ta'ala. Sollte man trotzdem fasten, natürlich, das Fasten ist gültig. Das heißt, wenn eine Person schwer krank ist und sie sagt, ich möchte trotzdem fasten, der Gelehrte wird urteilen, dass das Fasten trotzdem gültig ist. Würde aber das Fasten Schaden verursachen, dann muss das Fasten gebrochen werden. Und dazu gibt es eine Überlieferung über Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhuma. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Jahr der Befreiung im Ramadan nach Mekka ging. Amul Fath, das gemeint ist die Befreiung Mekkas, die Eroberung Mekkas. Er ging nach Mekka und fastete dabei, bis er Qura' al-Ghamim erreichte. Also das ist einfach eine bestimmte Ortschaft. Die Leute mit ihm fasteten auch. Hiernach verlangte er nach einem Glas Wasser. Er hob es, bis die Leute hinsahen. Danach trank er. Man sagt zu ihm danach, manche Leute haben trotzdem gefastet. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, jene sind die Ungehorsamen, jene sind die Ungehorsamen. Insofern gibt es Fälle, in denen das Fasten verbindlich ist, und zwar dann, wenn es einem schaden könnte. So viel zu demjenigen, der krank ist. Wir haben gesagt also, Krankheiten sind in unterschiedliche Stufen zu unterteilen. Jemand ist leicht krank, sodass er ohne weiteres fasten kann, wie eine leichte Erkältung, wie ein Schnupfen oder ähnliches. Oder jemand hat eine starke Erkältung oder starke Krankheit. In diesem Fall sagen wir, er darf fasten. Aber besser ist es für ihn, wenn er sein Fasten bricht. Und der nächste Fall ist, wenn jemand so krank ist, dass das Fasten ihm schaden würde, wie eine Person, die dringend Medikamente einnehmen muss. Und wenn sie die nicht einnimmt, könnte es zu einem erheblichen Schaden in seinem Körper kommen, vielleicht sogar zum Tod. In diesem Fall, er muss sein Fasten brechen. So viel zum Kranken. Jetzt kommen wir zu den reisenden Personen. Die reisenden Personen, da gibt es auch Unterschiede. Grundsätzlich gilt, dass eine Person auf der Reise vom Fasten befreit ist. Das heißt, sie braucht nicht fasten, aber sie muss die Tage hinterher nachholen. Aber es gibt Fälle, in denen er die freie Wahl hat. Er darf fasten, er kann es aber auch bleiben lassen. Und es gibt Fälle, in denen es besser ist für ihn, nicht zu fasten. Und es gibt Fälle, in denen es besser für ihn ist, zu fasten. Also noch einmal, man darf während der Reise sein Fasten brechen, aber es gibt manchmal Fälle, in denen es besser ist, trotzdem zu fasten, und manchmal ist es besser, nicht zu fasten, und manchmal hat man die freie Wahl. Und das hängt einfach ab von der Anstrengung. Das hängt wieder ab von der Anstrengung. Und zwar gibt es für all diese Fälle unterschiedliche Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Grundsätzlich, der Beweis dafür, dass man bei geringer Anstrengung die Wahl hat, ist der folgende Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Wir verreisten mit dem Propheten صلى الله عليه وسلم. Weder der Fastende nahm es demjenigen übel, der sein Fasten gebrochen hatte, noch derjenige, der sein Fasten gebrochen hat, demjenigen, der fastete. Also manche Sahaba fasteten, manche Sahaba fasteten nicht. und keiner nahm es dem anderen übel. Und insofern weist es deutlich darauf hin, dass man sein Fasten brechen darf. Wenn man auf der Reise ist, muss es aber nicht. Und diese Art von Sunnah in diesem Hadith ist doch keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist auch keine Aussage, es ist keine Tat und keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es ist lediglich ein Einverständnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er hat etwas mitbekommen und hat es weder gelobt noch kritisiert. Dadurch wissen wir, dass man während der Reise sein Fasten brechen darf. Und diese Art von Sunnah nennt man Sunnah Taqririyah. Und wir haben in Bezug auf das Brechen des Fastens auf der Reise drei Arten von Sunnah, die alle beweisen, dass man auf der Reise sein Fasten brechen darf. Die erste ist die Sunnah Taqririyah, wie gerade eben erzählt. Die zweite Art ist die Sunnah Fi'liyah. Die Sunnah Fi'liyah bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es selbst gemacht hat. Und der Beweis ist der Hadith, den wir gerade eben vorgelesen haben, von Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, dass er, der Prophet alaihi salatu wasallam, im Jahr der Befreiung von Mekka losgereist ist und sie haben angefangen zu fasten und unterwegs haben sie dann ihr Fasten gebrochen. Das ist die Sunnah Fi'liyah. Und jetzt haben wir noch eine Sunnah Qawliyah, das heißt eine dritte Art von Sunnah, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine klare Aussage gemacht hat. Und zwar ist es eine Überlieferung von Aisha radiallahu ta'ala anhuma. Sie berichtet, dass Hamza ibn Amr al-Aslami radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte. Er sagte zu ihm: Asumu fi safar, das heißt, soll ich auf der Reise oder darf ich auf der Reise fasten? Und Aisha radiallahu anha sagte, er war eine Person, die auf der Reise, es war eine Person, die viel zu fasten pflegte. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: In shi'ta fasum, wa in shi'ta fa'aftir. Wenn du möchtest, dann faste, und wenn du möchtest, dann brauchst du auch nicht zu fasten. Also haben wir drei Arten von Sunnah, die alle beweisen, und das stärkt natürlich diese Angelegenheit. Wir haben die Sunnah Qawliyah, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir die Sunnah Fi'liyah, das heißt die Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Sunnah Taqririyah, das heißt die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gebilligt hat. Er hat es mitbekommen, wie andere es gemacht haben, und er hat das durchgehen lassen. Und das bedeutet, das sind drei klare Beweise für diese Ansicht. Und diese Ansicht, dass man auf der Reise sein Fasten brechen darf, gilt auch für Personen, die häufig fasten, die häufig verreisen. Also es gibt Menschen, die ihr Leben, quasi ihre Arbeit besteht daraus, die ganze Zeit zu verreisen. Denkt an einen Schiffskapitän, denkt an einen Piloten, denkt an Langstreckenfahrer wie Taxifahrer vielleicht und ähnliche. Auch diese Person, auch wenn sie jeden Tag verreisen im Ramadan, sie dürfen jeden Tag ihr Fasten brechen. Und es gibt auch eine Überlieferung, auch wenn sie umstritten ist, in der es heißt, dass Hamza ibn Amr al-Aslami radiallahu anhu auch eine Person war, die häufig reiste. Weil er sagt, in einer Überlieferung heißt es, inni sahibu dhahr. Das bedeutet, ich bin jemand, der viel verreist. Insofern haben wir gesagt, ist es erlaubt. Die Frage ist, ist es besser, dass man fastet, oder besser, dass man nicht fastet? Das ist jetzt ein anderes Thema. Wenn die Anstrengung gering ist, dann ist es besser, dass man fastet. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla im Quran al-Karim sagte, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Allah sagte, und wetteifert bzw. beeilt euch zu einer Vergebung von eurem Herrn und einem Paradiesgarten. Und wenn eine Person sich damit beeilt, Gutes zu tun, und das Fasten gehört zu den Säulen der Religion, dann hat er sich damit beeilt, Gutes zu tun, und das ist eine Umsetzung der Ayah. Und deswegen ist es sicherlich besser, dass man sich beeilt mit den von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegten Pflichten, als dass man sagt, ich mache es später. Denn wenn man es hinausschiebt, kann sein, man stirbt vorher, dann hat man zwar keine Sünde begangen, was das Fasten angeht, weil man darf es ja hinausschieben, aber man hat diese gute Tat nicht voll so verrichtet. Und wenn man diese Tat nicht verrichtet hat, dann wird man sie am Yawm al-Qiyamah nicht in der Waagschale vorfinden als verrichtete Tat. Deswegen ist es besser, wenn es eine leichte Reisestrapaze ist, dass man sein Fasten nicht bricht, sondern dass man fastet auch im Ramadan. Und wenn die Reise anstrengend ist, und jede Reise ist ein bisschen anstrengend, sonst wäre es, also jede Reise natürlicherweise ein bisschen anstrengend, aber es geht jetzt hier um die Reisen, die sehr anstrengend sind. Eine Reise, die sehr anstrengend ist, kommt wieder darauf an. Wenn du eine Person bist, die es aushält, dann sollst du dein Fasten nicht brechen. Dann ist es besser, dass du fastest. Aber sollte es für dich zu anstrengend sein, dann ist es wieder besser, dass du dein Fasten brichst und du von der Erlaubnis Allahs Gebrauch machst. Und der Beweis dafür, dass man, auch wenn es sehr anstrengend ist, fasten darf, wenn man dazu imstande ist, ist eine Überlieferung von Abu Darda radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri Ramadan fi harrin shadid hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sa'imun illa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa Abdullah ibn Rawaha. Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, er sagte, wir sind einmal im Monat Ramadan, während es sehr heiß war, mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam losgereist. Manche von uns oder unser einer hat sogar seine Hand auf den Kopf gelegt, weil es so heiß war. Niemand von uns fastete, außer dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und Abdullah ibn Rawaha. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim. Und dieser Hadith beweist also klar und deutlich, dass man fasten darf auf der Reise und auch wenn es anstrengend ist, solange man dazu imstande ist. Allerdings hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar und deutlich darauf hingewiesen, dass wenn man auf der Reise ist, und da gibt es eine schöne Überlieferung, wo die Sahaba radiallahu anhum auf der Reise waren. Und diejenigen, die am Fasten waren, die haben sich dann ausgeruht, weil sie am Fasten waren und es zu anstrengend war. Und die anderen, sie haben nicht gefastet und sie haben dann die Aufgabe übernommen, die Zelte aufzubauen. Das heißt, sie haben die ganze Arbeit erledigt. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ذهب المفطرون بالأجر. Das heißt, diejenigen, die ihr Fasten gebrochen haben, haben heute die Belohnung mit sich genommen. Und das bedeutet nicht, dass diejenigen, die gefastet haben, keine Belohnung fürs Fasten bekommen. Es geht darum, die Belohnung, sich zu kümmern um die anderen Leute. Und deswegen weist es darauf hin, dass es besser gewesen wäre für diejenigen, die gefastet haben, wenn sie ihr Fasten gebrochen hätten. Wallahu ta'ala ala. Die Frage ist natürlich, was ist eine Reise, die einem von der Pflicht zu fasten befreit? Die Reisen sind unter den Gelehrten unterschiedlich definiert und wir haben darüber ausführlich gesprochen, als wir über das Gebet auf der Reise gesprochen haben. Wir haben gesagt, dass die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten und auch die der richtigeren Ansicht entspricht, ist, dass man das mit der Entfernung festmacht. Das heißt mit der Entfernung. Je nachdem, wie weit der Ort ist, zu dem man hinreist, dementsprechend urteilt der Faqih, ob das eine Reise ist oder ob das keine Reise ist. Und der Beweis dafür Es gibt verschiedene Beweise, unter anderem ein Hadith von Ata ibn Abi Rabah, rahimahullahu ta'ala. Er sagte, قُلْتُ لِبْنِ Abbas, ich fragte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, أَقْصُرُوا إِلَى عَرَفَةَ, soll ich, wenn ich nach Arafah gehe, und die befanden sich in Mekka, soll ich, wenn ich nach Arafah gehe, Arafah, Arafat, das gleich, soll ich nach Arafah, wenn ich nach Arafah gehe, soll ich meine Gebete kürzen? Er sagte nein. وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ وَعُسْفَانَ وَالطَّائِفِ وَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّهُ. Er sagte, also darf ich mein Gebet kürzen, wenn ich nach Arafah gehe? Er sagte nein, aber wenn du nach Jeddah gehst, Jeddah ist das gleiche wie Jeddah oder Jeddah, die Hafenstadt, in der man heutzutage landet, mit dem Flugzeug, wenn man zu Hajj fliegt, und auch wenn du nach Usfan und nach Taif gehst. Und sobald du wieder zur Familie oder deinem Vieh zurückkehrst, dann vervollständige es wieder. Und diese Ortschaften alle befanden sich damals weit entfernt von Mekka, über 80 Kilometer. Und deswegen die geringste Zahl, die von den Gelehrten, die Entfernung mit Kilometerzahlen festlegen, ist 72 Kilometer. Und deswegen darf man erst ab dieser Zahl, wenn man auf Nummer sicher geht, dann ab 80 Kilometer darf man dann seine Gebete auf jeden Fall kürzen, bei allen Gelehrten, die diese Sache von der Entfernung abhängig machen. Wallahu ta'ala a'lam. Das bedeutet also, wenn du zum Beispiel heute vorhast zu verreisen und heute ist Ramadan, dann musst du diesen Tag anfangen zu fasten. Und erst, wenn du deine Stadt verlassen hast, darfst du dein Fasten brechen. Weil erst, wenn man die Stadt verlassen hat, gilt man als Reisender. Vorher, während man noch in der Stadt ist, gilt man weder sprachlich noch gesetzlich gesehen als Reisender. Eine Bedingung natürlich auch, dass man auf der Reise sein Fasten brechen darf und von allen anderen Erleichterungen der Reise profitieren darf, ist, dass die Reise halal ist. Eine Reise darf nicht haram sein. Das bedeutet also, wenn man wenn man irgendwo hinreist, um etwas Verbotenes zu begehen oder uns zu bewahren, oder eine Frau, die verreist ohne Mahram, oder auf welchem Grund auch immer, wenn man verreist aus verbotenem Grund, dann natürlich ist wenn die Reise nicht erlaubt ist, darf man auch nicht von den Erleichterungen der Reise profitieren. Das ist auch logisch. Das ist, denke ich, auch sehr logisch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht für deine Sünden auch noch belohnen, indem er dir sagt, da brauchst du auch weniger beten, wenn du diese Sünde machst. Wie ist es, wenn man mitten am Tag verreist? Wenn man an einem Tag vom Ramadan angefangen hat zu fasten und mitten am Tag verreist, darf man dann sein Fasten brechen? Die Antwort lautet, na ja, man darf. Die meisten Gelehrten erlauben das auch. Sobald man also zur Reise aufgebrochen ist, darf man. Andere Gelehrte sind der Meinung, dass man sein Fasten nicht brechen darf im Ramadan, es sei denn, man befand sich am Anfang schon auf der Reise. Aber man darf. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir vorhin vorgelesen haben von Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, ist klar und deutlich. Und ebenso darf man sein Gebet unter Übereinkunft der Gelehrten erst kürzen, wenn man seine Stadt verlassen hat. Es gibt eine Schad-Ansicht unter den Gelehrten, dass man sein Fasten brechen darf, noch bevor man losreist. Aber wie gesagt, das ist im Widerspruch zu dem, was klar und deutlich im Koran bzw. in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam steht und auch was der Prophet selbst gemacht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt eine Überlieferung über Anas radiallahu anhu, die umstritten ist, weil sie widersprüchlich ist, in der er in der einen Überlieferung verneint er, in der anderen Überlieferung bejaht er, aber unabhängig davon, er schreibt es auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in manchen Überlieferungen zu, dass er es so gemacht hat, aber das ist eine Sunna marfu'a hukman, und nicht Hakikatan. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, zwischen den unterschiedlichen beiden Dingen. Und deswegen kann sie niemals dem widersprechen oder das außer Kraft setzen, was über den Propheten sallallahu alaihi authentisch überliefert ist, wie er es tatsächlich gemacht hat. Wenn eine Schwangere, der nächste Kapitel lautet, wenn eine Schwangere oder Stillende ihr Fasten bricht. Wir haben also gesprochen über den Kranken, über die sehr alten Leute. Dann haben wir jetzt gesprochen über den Reisenden. Gibt es jetzt noch andere Gründe, warum man sein Fasten brechen darf? Gibt es. Und zwar geht es um die Schwangere und die stillende Frau. Und zwar, sie beide dürfen ihr Fasten brechen, wenn sie Angst um sich selbst oder Angst um ihr Kind haben. Das ist also, sie sind selbst nicht krank, aber sie haben Angst, dass etwas passieren könnte. Und diese Angst alleine reicht aus. Manche Gelehrte unterscheiden, ob eine Schwangere oder Stillende ihr Fasten bricht, weil sie dies aufgrund ihrer eigenen Gesundheit macht oder aufgrund der Gesundheit des Kindes. Also noch einmal, wenn eine schwangere Frau oder eine stillende Frau ihr Fasten bricht, dann macht sie das entweder, weil sie selbst Angst um sich selbst hat. In diesem Fall fastet sie einfach einen Tag nach. Und im zweiten Fall, gemäß der richtigeren Ansicht genau das gleiche, aber es gibt Gelehrte, die in diesem zweiten Fall sagen, dass man zusätzlich noch einen armen Menschen speisen muss. Es heißt im Text, wenn sie es aufgrund ihrer eigenen Gesundheit macht oder aufgrund ihrer eigenen Gesundheit und der des Kindes, braucht sie den Tag nur nachzufasten. Weil die Tatsache, dass sie es für sich selbst macht und ihr Kind, macht die Ursache des Kindes unerheblich, weil sie macht es ja sowieso für sich selbst schon. Bricht sie ihr Fasten jedoch nur aufgrund der Gesundheit des Kindes, muss sie den Tag nachholen und nach manchen Gelehrten pro Tag einen Bedürftigen fasten. Die Speisung werde ihr auferlegt, weil sie den Tag nicht rechtzeitig gefastet hat. Dies ist auf der Ansicht von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum aufgebaut, worauf die folgende Überlieferung hinweist. Sa'id ibn Jubair berichtet, dass Ibn Abbas zur Mutter eines seiner Kinder, welche schwanger oder am Stillen war, sagte, du bist wie jemand, dem das Fasten nur schwer zu leisten vermag. Du bist wie jemand, der das Fasten nur schwer zu leisten vermag. Du musst nur den Ersatz leisten und nicht nachholen. Also Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma war der Ansicht, dass die Ayah im Quran al-Karim, Ayah 184, nicht aufgehoben ist. Dort heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala also nicht aufgehoben worden ist in Bezug auf die schwangere und die stillende Frau. Denn dort zu Beginn des Islam war es so, dass diejenigen, denen das Fasten schwer fiel, sie durften statt zu fasten, durften sie einen armen Menschen speisen. Später dann kam eine Ayah, wo Allah gesagt hat, nein, jeder, der fasten kann, muss fasten. Und wer nicht kann, der muss es nachholen. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, war der Ansicht, dass diese Ayah, die gemäß der meisten Gelehrten aufgehoben worden ist, dass sie weiterhin gilt für die schwangere Frau. Und dass eine Frau, die also schwanger ist, gar nicht fasten braucht, auch nicht nachholen braucht, sondern stattdessen einen Armen oder Bedürftigen speisen muss. Okay? Aber wie gesagt, gemäß der richtigeren Ansicht, eine Frau, wenn sie nicht fastet, aufgrund ihrer Schwangerschaft oder ihres Stillens, muss sie den Tag nachholen, weil sie den Tag auch später nachholen kann. Wallahu a'lam. Abdullah ibn Abbas sagte nämlich, sie, diese Ayah, gilt immer noch für die schwangere und stillende Frau. Das war seine Ansicht, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass die Ayah 184 aus Surat al-Baqarah aufgehoben ist. Aufgehoben heißt was? Aufgehoben heißt, sie gilt nicht mehr, was ihr Inhalt angeht in diesem Fall. Das heißt, die ist noch da, die Ayah, wir lesen sie auch im Koran al-Karim, aber das Gesetz, was sich in diese Ayah verbirgt, wir handeln nicht mehr danach. Was sind die Weisheiten von solcher Art von Aufhebung? Unter anderem die Erleichterung, dass der Mensch erkennt, Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Fasten oder hat uns die Regeln erleichtert. Oder wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala für uns Gutes will, dass wir weiterhin die Hasanat bekommen, durch diese Ayat zu lesen und so weiter und so fort. Es gibt viele Weisheiten, die hinter solchen Aufhebungen sich verbirgen. Wer also nicht fasten kann, auch eine Schwangere und Stillende, muss die nicht gefasteten Tage gemäß der richtigen Ansicht einfach nachholen, egal ob sie aus gesundheitlichen Gründen nicht gefastet hat oder aus Sorge um ihr Kind. Das heißt also, sie braucht nicht einen armen Menschen speisen. Bei den allermeisten Gelehrten, und dies ist auch die richtigere Ansicht, müssen solche Frauen, wenn sie nicht gefastet haben, nachholen. Die Meinungsverschiedenheit besteht nur darin, ob sie zusätzlich speisen muss, wenn sie aufgrund des Kindes nicht gefastet hat. Richtiger ist, wie gesagt, dass sie nicht speisen muss. Im nächsten Kapitel geht es darum, wenn man fasten will, aber den ganzen Tag geistig verrückt ist, sein Bewusstsein verliert oder schläft. Hatte man in der Nacht die Absicht, am kommenden Tag ein Pflichtfasten zu fasten, ist aber aufgrund von Ohnmacht oder geistiger Verrücktheit erst nach Sonnenuntergang bei Sinnen, so ist das Fasten ungültig und zählt somit nicht. Noch einmal, eine Person, sie hat vor zu fasten, aber sie ist geistig abwesend aufgrund einer Krankheit oder was auch immer. Aber gemeint ist eben, sie schläft nicht. Und es geht um den ersten Fall. Sie hat ihr Bewusstsein verloren, ist in Ohnmacht gefallen oder sie ist geistig krank. Und das ist den ganzen Tag über. Ab der Morgendämmerung hält das an, bis die Sonne untergeht. In diesem Fall, diese Person, wie wir gesagt haben, ist nicht mukallaf. Und wenn sie nicht mukallaf ist, dann braucht sie natürlich auch nichts nachholen von dem, was sie verpasst hat. Handelt es sich um eine geistig kranke Person, dann unter Ijma' der Gelehrten, unter Übereinkunft der Gelehrten, braucht sie nicht nachholen. Beim Ohnmächtigen, haben wir schon darauf hingewiesen, gibt es die Meinungsverschiedenheit. Der Ohnmächtige, ist er eher wie eine Person, die geisteskrank ist, die unter Übereinkunft nicht nachholen braucht, oder ist sie eher wie jemand, der schläft, der unter Übereinkunft nachholen muss? Und wir haben gesagt, dass es stärker ist, den Ohnmächtigen mit dem Geisteskranken zu vergleichen, denn einen Schlafenden kann man wecken, aber den Geisteskranken, den kannst du beziehungsweise den Ohnmächtigen kannst du rütteln, wie du willst, er wird dadurch nicht aufwachen. Insofern sagen wir auch, dass eine Person, bei denen die Ärzte einen Hirntod festgestellt haben, niemals nachfasten bräuchte und auch die Verwandten brauchen sein Fasten nicht nachholen, wenn er gestorben ist. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Gebete, denn es hängt ja grundsätzlich davon ab, ist er Mukallaf oder ist er nicht Mukallaf. Was ist mit dem Schlaf? Der Schlaf annulliert das Fasten nicht und durch den Schlaf bleibt eine Person grundsätzlich Mukallaf, auch wenn sie während dem Schlaf nicht Mukallaf ist. Das bedeutet also, wenn man einen Mittagsschlaf hält oder ähnliches, dann bleibt das Fasten gültig. Manche Gelehrte sagen, dass eine Person, die den ganzen Tag verschlafen hat, sagen etwas anderes, aber richtigerweise eine Person, die schläft, sie ihr Fasten ist gültig. Jetzt sind wir mit diesem Kapitel fertig, in dem es darum ging, wer verpflichtet ist zu fasten und wer nicht verpflichtet ist zu fasten. Im folgenden Kapitel, im vierten, geht es um die Absicht und wann das Fasten täglich beginnt und aufhört. Das eine hängt mit dem anderen zusammen, weil meine Absicht muss ich erfassen, bevor ich anfange zu fasten. Eine wichtige Voraussetzung für das Fasten, gleichgültig ob es sich um ein Pflicht- oder freiwilliges Fasten handelt, ist die Absicht, die Niyya. Wenn also jemand den ganzen Tag lang nichts isst und trinkt und am Ende sagt, Da ich sowieso nichts gegessen, getrunken habe, beabsichtige ich zu fasten, so ist dieses Pflichtfasten ungültig. Denn ein Siyam ist eine Ibadah und jede Ibadah gilt nur mit der richtigen Absicht. Das bedeutet also, stell dir vor, du wusstest nicht, dass Ramadan ist. Und du wachst auf und gehst zur Arbeit und du erfährst bei der Arbeit, dass schon jetzt die Ramadan angefangen hat. Und jetzt sagst du, okay, dann fange ich jetzt an zu fasten. Dann diese Person, ihr Fasten ist ungültig, weil er hätte sein Fasten, seine Absicht zu fasten, schon am Anfang des Tages fassen müssen. Und dasselbe gilt auch für eine Person, die an einem Ramadan-Tag nichts isst und trinkt, weil sie Diät macht. Teilt man ihr mit, dass Ramadan bereits eingetroffen hat, so bringt es dieser Person nichts, bislang nichts eingenommen zu haben, da sie keine Absicht hatte zu fasten und sie müsste diesen Tag nachfasten. Wann muss man die Niyya fassen, die Absicht fassen, zu fasten? In Bezug auf das Pflichtfasten ist es anders als in Bezug auf das freiwillige Fasten. Wir reden erst einmal über das Pflichtfasten, danach reden wir über das freiwillige Fasten. Hafsa radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. Wer nicht schon die Absicht vor der Morgendämmerung gefasst hat, der hat nicht gefastet. Das heißt, grundsätzlich muss man, wenn man fastet, seine Absicht vor dem Fajr gefasst haben. Es reicht also, sobald die Sonne untergegangen ist, dass du die Niyya fest, am folgenden Tag zu fasten und diese Niyya nicht mehr abänderst. Du darfst also, nachdem du diese Niyya gefasst hast, schlafen gehen und danach aufwachen erst zum Fajr-Zeit, ist kein Problem. Auch wenn du dann den Sahur verpasst hast, trotzdem ist dein Fasten gültig. Denn Sahur, die Mahlzeit am Ende der Nacht, ist keine Bedingung für die Gültigkeit des Fastens. Deswegen, wenn jemand sagt, ich habe heute Nacht meinen Sahur verpasst, er muss trotzdem fasten. Er kann nicht sagen, deswegen kann ich nicht fasten. Und Alhamdulillah, die Realität zeigt, man kann auch fasten, auch wenn man den Sahur verpasst hat. Richtig? Besteht die Niyya zu fasten erst nach der Morgendämmerung, so ist das Pflichtfasten ungültig. Ungültig. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagte, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und ihm dabei gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Das heißt, du sollst Ikhlas haben. Und diesen Ikhlas musst du von Anfang an gehabt haben. Aus dieser Ayah entnehmen wir, dass der Ikhlas, die Aufrichtigkeit für eine Ibadah, Bedingung ist. Ikhlas ist aber eine Sache des Herzens, eine Absicht. Und wenn dies nur einmal der Fall ist, dann gilt dies grundsätzlich für den gesamten Verlauf der Ibadah. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass es ausreicht, vor Ramadan die Absicht zu fassen. Das heißt, stellt euch vor, du weißt, dass morgen Ramadan beginnt oder jetzt hat Ramadan begonnen und du fasst die Absicht für die kommenden Tage bis zum Ende von Ramadan. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass dies ausreicht. Und das würde bedeuten, dass du dir nicht in jeder Nacht bewusst machen musst, dass du am nächsten Tag fasten möchtest. Aber die richtigere Ansicht ist, dass, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, dass man jede Nacht die Absicht neu fassen muss. Das heißt, jede Nacht musst du dir nochmal ins Gedächtnis rufen, nochmal bewusst machen, in Anführungsstrichen daran denken, dass du am nächsten Tag fasten willst. Und daraufhin weist der Hadith von Hafsa radiallahu anha deutlich hin, denn der Prophet sagte, wer nicht schon die Absicht vor der Morgendämmerung gefasst hat, der hat nicht gefastet. Und grundsätzlich ist damit gemeint, jede Nacht für sich, alleine. Und wenn er wollte, hätte er gesagt, am Anfang von Ramadan. Er hat aber gefragt im Fajr, und das weist darauf deutlich hin, dass jeder Tag extra betrachtet wird. Und wenn jemand sagt, es geht um den gesamten Monat, dann soll er seinen Beweis dafür bringen. Dann könnte man auch sagen, ich fasse die Absicht jetzt schon für alle meine Gebete und ich fasse meine Absicht jetzt schon für jedes Jahr Ramadan und dann brauche ich diesen Hadith eigentlich gar nicht mehr wirklich umsetzen. Wichtig beim Pflichtfasten ist aber auch nicht nur, dass du dir bewusst machst, dass du morgen ein Pflichtfasten machst, sondern auch welche Art von Pflichtfasten, weil wir gesagt haben, es gibt verschiedene. Es gibt Ramadan, es gibt Nidr, es gibt Zihar und anderes. Wie ist es beim freiwilligen Fasten? Stell dir vor, du willst morgen fasten, obwohl es kein Ramadan ist. Musst du dann die Absicht auch zur Morgendämmerung gefasst haben? Die Antwort lautet, beim freiwilligen Fasten sollte man ebenfalls schon in der Nacht die Absicht fassen, damit man auch die vollständige Belohnung dafür erhält. Hat man aber die Absicht seines freiwilligen Fastens erst nach dem Aufwachen, gemeint ist natürlich am helllichten Tag, nachdem der Fajr schon eingetroffen ist, ist dies auch gültig, egal wann man am Tag die Absicht fasst. Das heißt, jede Person, die an einem bestimmten Tag noch nichts gemacht hat, wodurch das Fasten ungültig wird, wie zum Beispiel Essen und Trinken, und kommt auf die Idee, mitten am Tag fasten zu wollen, dann darf diese Person anfangen zu fasten. Wenn man beispielsweise an einem Montagmorgen aufwacht, ohne die Absicht zu fasten, gefasst zu haben, und man darauf aufmerksam gemacht wird, dass es Sunna ist, montags zu fasten, dann darf man anfangen zu fasten, sofern man noch nichts gemacht hat, was das Siyam ungültig machen würde. Allerdings muss beachtet werden, dass die Belohnung geringer ist, je später die Absicht gefasst wird. Ist ja klar, weil wenn ich die Absicht am Anfang fasse, dann bin ich die ganze Zeit in einer Ibadah. Wenn ich aber die Absicht erst fasse mitten am Tag, dann bin ich erst mitten am Tag in einer Ibadah. Und dann ist die Belohnung natürlich nicht die gleiche. Und der Beweis dafür ist ein Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha. Sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir eines Tages, habt ihr etwas zu essen? Ich sagte, o Gesandte Allahs, wir haben nichts. Da sagte er, dann faste ich eben. Daraufhin ging der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinaus. Und natürlich, dieser Teil des Hadiths reicht uns schon aus als Begründung. Aber im Hadith ist noch ein zweiter Vorteil, zweiter Nutzen. Daraufhin ging der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinaus und uns wurde dann ein Geschenk gebracht. Das heißt, was zu essen wurde uns geschenkt. Es kamen Gäste zu uns zu Besuch. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zurückkehrte, sagte ich, o Gesandte Allahs, uns wurde etwas geschenkt und beziehungsweise es kamen Gäste zu uns zu Besuch. Ich habe dir etwas zurückgelegt. Er sagte, was ist es? Ich sagte, Heiß, eine bestimmte Speise aus Datteln mit Fett und Mehl. Er sagte, bring es mir. Da brachte ich es ihm und er aß davon. Hiernach sagte er, ich hatte heute Morgen angefangen zu fasten. Der Hadith ist Sahih Muslim. Aus diesem Hadith können wir nämlich wunderbar entnehmen, dass eine Person, wenn sie angefangen hat zu fasten, ihr Fasten brechen darf. Denn es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Wenn man eine freiwillige Ibadah angefangen hat, wird dann diese freiwillig angefangene Ibadah zu einer Pflicht, sodass man sie nicht abbrechen darf, oder bleibt sie freiwillig? Und dieser Hadith stärkt die Ansicht, die besagt, dass man sein freiwilliges Fasten brechen darf. Und es gibt noch andere Überlieferungen darüber, wie wir inshallah ta'ala auch später sehen werden. Auch hier beim freiwilligen Fasten soll man beabsichtigen, genau was man eigentlich will. Denn es kann sein, dass du an einem Montag fastest, weil es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Es kann aber auch sein, dass du an einem Montag fastest, weil es einer der drei Tage im Monat ist, die man für die es Sunna ist, dass man fastet. Am 13., 14. und 15. eines jeden Mondmonats. Und so weiter und so fort. Wichtig ist auch, dass man, weil es passt in das Thema der Absicht, dass man entschlossen ist bei seiner Absicht. Beim Pflichtfasten ist es unzulässig, die Absicht wie folgt zu fassen. Falls morgen Ramadan ist, beabsichtige ich zu fasten. Ansonsten beabsichtige ich ein freiwilliges Fasten. Das geht nicht, weil das nicht entschlossen ist und dadurch ist die Absicht ungültig. Wann das Fasten endet, das ist das letzte Kapitel für heute, inshallah ta'ala. Wann das Fasten endet und wie man sich orientiert, wenn man den Sonnenuntergang nicht beobachten kann. Das Fasten endet täglich, sobald die Sonne untergegangen ist. Sollte man den Sonnenuntergang nicht beobachten können, verlässt man sich auf den Adhan. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Bilal ruft den Adhan bei Nacht aus. So esst und trinkt ruhig, bis Ibn Maktum den Adhan ausruft. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns klar und deutlich die Erlaubnis gegeben, uns zu orientieren am Gebetsrufer. Nur das Problem ist, was ist, wenn der Gebetsrufer den Adhan zu früh ausruft? Das ist ein Problem für sich. Aber es geht für uns um die Sünde. Wenn der Gebetsrufer den Adhan zu früh ausruft und man bricht sein Fasten dadurch, dann hat man zwar sein Fasten gebrochen, aber man hat nichts Verbotenes gemacht. Und das ist natürlich das Entscheidende, dass man Allah gegenüber keine Sünde begangen hat. Sollte man allerdings den Sonnenuntergang beobachten können, so darf man sein Fasten brechen, sobald die Sonne untergegangen ist. Denn Abdullah, denn Umar radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. Wenn die Nacht von hier eintrifft und der Tag von dort weggeht, von hier eintrifft, logischerweise ist das von der einen Seite des Himmels und auf der anderen Seite, dann ist die Zeit für den Fastenden gekommen, sein Fasten zu brechen. Und es reicht aus, wenn eine redliche Person, eine Adel-Person dir mitteilt, dass die Sonne untergegangen ist. Was machen wir, wenn wir die Sonne nicht sehen können? Wenn wir die Sonne nicht sehen können, dann darf man sich auf die Berechnungen stützen. Dann darf man sich auf die Berechnungen für den Sonnenuntergang stützen. Unter der Bedingung natürlich, dass die ausgerechneten Zeiten, diese Gebetszeiten, unter anderem der Sonnenuntergang, erfahrungsgemäß meistens korrekt ist. In diesem Fall darf man danach handeln. Ansonsten, wenn man auch diese Möglichkeit nicht hat, dann geht man nach der Überzeugung, nach Ghalabatu Dhann. Das heißt, man schätzt und sobald man überzeugt ist innerlich davon, dass die Sonne bereits schon untergegangen ist, dann darf man sein Fasten brechen und sollte man falsch gelegen haben, hat man keine Sünde begangen. Und jetzt könnte jemand einwenden und sagen, wieso darf man sich in diesem Fall an die Berechnung stützen und beim Beginn des Monats, am Ende des Monats darf man sich nicht auf die Berechnung verlassen. Und erstens haben wir gesagt, es geht hier grundsätzlich darum, ob die Sonne untergegangen ist oder nicht. Und wir haben gesagt, dass man sich auf die Berechnung in diesem Fall stützen darf, wenn diese Möglichkeit einem nicht gegeben ist, dass man etwas sehen kann. Aber auch wenn die Möglichkeit gegeben ist, darf man sich auf die Berechnung stützen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam die Gebetszeiten abhängig gemacht haben von der Tatsache, ob die Sonne untergegangen ist, aufgegangen ist und so weiter und so fort. Und diese Sache kann man errechnen. Aber in Bezug auf den Monat hat Allah subhanahu wa ta'ala den Monatsbeginn abhängig gemacht von der Tatsache, ob er gesehen wurde und nicht, ob er vorhanden ist. Das ist der Unterschied. Der Hadith, der eine macht es abhängig von der Sichtung und beim anderen ist es abhängig gemacht worden von der Tatsache. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.